mir wurde schon so viel erzählt, viel zu viel von den Leuten, die mir alle nichts bedeuten. Jedes Mal die gleiche Scheiße, mach dies und mach das, wisst ihr was? Euer Gelaber ist viel zu krass, halt einfach die Schnauze, Spaß. Erzählt mir kein Pop, bla bla bla, ich komm schon klar. Denkt auch einfach, was ihr wollt, ich leb für mich und bin drauf stolz. Was ich erreiche und niemals vergleiche, ich hör auf das, was ich jetzt selbst entscheide. Ich weiß selber, das Leben ist hart, so wird es bleiben und das immer jeden Tag. Ich weiß, ich werde es schaffen, irgendwann bin ich ein Star. Ich weiß, ich werde es packen, jetzt ist mir alles völlig klar. Ich weiß, ich werde es schaffen, irgendwann bin ich ein Star. Ich weiß, ich werde es packen, ich bin dem Erfolg so nah. Ihr habt drauf geschissen mit eurem Gewissen, ihr könnt euch jetzt alle verpissen. Solche Menschen werde ich niemals vermissen. Ich mach mein Ding, hör mal hin, wie ich kling. Ich bleibe stark, ich erfülle mir meinen Traum. Irgendwann schaut ihr alle zu mir rauf. Ihr unterschätzt mich immer wieder, ihr werdet es sehen. Ich sitze bei Viva und MTV, so beliebt, ich habe es verdient, euch allen zu zeigen, das ist mein Ziel. Ich arbeite dran und halte es fest. Der Erfolg gibt mir irgendwann recht, ihr könnt ruhig lachen. Ich werde es schaffen und mein Leben erfolgreich machen. Ich weiß, ich werde es schaffen, irgendwann bin ich ein Star. Ich weiß, ich werde es packen, jetzt ist mir alles völlig klar. Ich weiß, ich werde es schaffen, irgendwann bin ich ein Star. Ich weiß, ich werde es packen, ich bin dem Erfolg so nah. Und wenn ich sage, ich werde es schaffen, dann bin ich dem Erfolg so nah. Und wenn ich sage, ich werde es packen, dann bin ich schon längst ein Star. Ich weiß, ich werde es schaffen, irgendwann bin ich ein Star. Ich weiß, ich werde es packen, jetzt ist mir alles völlig klar. Ich weiß, ich werde es schaffen, irgendwann bin ich ein Star. Ich weiß, ich werde es packen, ich bin jeden Erfolg so nah.